Ein deutsches Märchen. Der kluge Bauer. Vor langer Zeit lebte einmal ein Bauer, weit weg von seinem Zuhause in den Feldern eines reichen Barons. In der Vergangenheit versteckten sich Banditen in den aufsteigenden Ebenen der Berge, aber der Kaiser schickte seine Soldaten, um die Diebe zu finden und sie zu töten. Von da an war die Gegend sicher und ruhig. Ah, oh, eine Waffe. Hin und wieder konnte man alte Waffen aus vergangenen Schlachten auf den Feldern finden. Als er eines Tages Baumstümpfe hackte, fand der Bauer einen Beutel voll mit Gold. Oh, ist das Gold? Bis dahin hatte der Bauer nur Silbermünzen in seinem Leben gesehen. Und er war so erstaunt über all das Gold. Als er sich auf den Heimweg machte, war es schon dunkel. Was kann ich mit so viel Gold nur machen? Auf dem Heimweg dachte der Bauer darüber nach, was für Probleme dieser plötzliche Reichtum verursachen könnte. Aber wie kann ich das Gold denn ausgeben? Alles, was auf dem Land des Barons gefunden wird, gehört auch dem Baron. Gesetzlich war der Bauer verpflichtet, dem Baron das Gold zu übergeben. Aber er entschied sich, da es gerechter für ihn selbst schien, den Schatz zu behalten. Der Baron hat genug davon. Ich bin arm und brauche das Gold mehr als er. Also werde ich es behalten. Aber... Er realisierte, was für ein Risiko er eingehen würde, wenn jemand anderes von seinem Glück erfuhr. Ich darf niemandem davon erzählen. Aber was ist mit meiner Frau? Sie kann ihren Mund nicht halten oder gar ein Geheimnis bewahren. Und sobald sie ihren Mund geöffnet hat, werde ich ins Gefängnis geworfen. Jetzt muss ich was tun. Er dachte immer wieder über sein Problem nach, um eine Lösung zu finden. Und er fand sie. Bevor er nach Hause ging, versteckte er den Beutel mit dem Gold unter einem Busch in der Nähe von den Kiefern. Doch anstatt am nächsten Morgen zur Arbeit zu gehen, ging er ins Dorf und kaufte ein paar schöne Forellen, einige Krapfen und ein Kaninchen. Am Nachmittag ging er nach Hause und sagte zu seiner Frau: Geh und hole deinen Weidenkorb und komm mit mir. Gestern hat es geregnet und der Wald ist voll mit Pilzen. Wir müssen sie pflücken, bevor es ein anderer vor uns tut. Ah, Pilze! Lass uns gehen, beeilen wir uns! Die Frau, die Pilze liebte, nahm ihren Korb und folgte ihrem Mann. Als sie im Wald ankam, rannte der Bauer zu seiner Frau und schrie laut: Schau, schau, wir haben einen Krapfenbaum gefunden. Und er zeigte auf die Äste des Baumes, die er zuvor mit Krapfen behangen hatte. Oh, oh mein, Krapfen auf den Bäumen. Ja, wer hätte das gedacht? Nun denn, geh dort rüber und such im Gras nach Pilzen. Die Frau war immer noch erstaunt. Aber noch erstaunter war sie, als sie anstatt von Pilze eine Forelle im Gras fand. Oh, Liebster, da ist eine Forelle im Gras. Heute ist unser Glückstag. Mein Großvater sagte mal, jeder hätte mal einen Glückstag. Wir könnten sogar einen Schatz finden. Und da sie sowieso Gesprächsthema waren, war die Bauersfrau nun auch ein Trottel. So glaubte sie ihrem Mann und antwortete ihm, während sie sich umsah: Das ist unser Glückstag! Das ist unser Glückstag! Und sie fand immer mehr Fische im Gras. Der Korb der Frau war inzwischen voll mit Fischen. Als sie und ihr Mann das Ufer erreichten, lief der Bauer vor ihr und schaute im Schilf nach und sagte: Gestern habe ich meine Netze ausgeworfen und nun möchte ich prüfen, ob ich ein paar Fische oder Garnelen gefangen habe. Ein paar Minuten später hörte die Frau die aufgeregten Stimmen ihres Mannes. Komm und sieh, was ich gefangen habe. Welch ein außergewöhnliches Glück. Ich habe ein Kaninchen gefischt. Sie gingen nach Hause und die Frau erzählte aufgeregt über das Festessen mit Krapfen, Fischen und den Kaninchen. Der Bauer lächelte und sagte: Lass uns noch mal in den Wald gehen. Wir könnten noch mehr Krapfen finden. Oh ja, auf geht's! Sie gingen an die Stelle, wo der Bauer seine Goldmünzen versteckt hatte. Der Bauer tat so, als hätte er etwas gefunden. Oh, schau hierher! Es ist ein seltsamer Beutel und er ist voll mit Gold. Was? Was hast du gesagt? Ja, ich denke, das ist ein verzauberter Wald. Erst fanden wir Krapfen auf den Bäumen, dann Fische im Gras und jetzt Gold. Die arme Frau war so glücklich, dass sie Tränen in den Augen hatte. Sie konnte kein Wort herausbringen und schluckte nur, als sie die glänzenden Münzen berührte. Ah, so viel Gold! Und nun ist alles unseres? Ja, Liebste. Zu Hause, nach dem Abendessen, konnte keiner der beiden einschlafen. Der Bauer und seine Frau standen immer wieder auf, um nach ihrem Schatz zu sehen, den sie in den alten Stiefel versteckt hatten. Am Tag danach, bevor der Bauer zur Arbeit ging, sagte er zu seiner Frau: Sage niemandem, was gestern passiert ist. Natürlich nicht! Ich bin doch keine Närrin! Und jeden Tag erinnerte sie aufs Neue. Schon ziemlich bald, wie auch immer, wusste das ganze Dorf über ihren Schatz Bescheid. Der Bauer und seine Frau wurden zum Baron gerufen. Und als sie vor ihm standen, stellte sich der Bauer hinter seine Frau. Ich habe gehört, ihr habt einen Schatz gefunden. Oh ja, das haben wir. Kannst du mir bitte sagen, wo und wie genau? In einem verzauberten Wald. Seine Frau, auf Nachfragen des Barons, sprach zuerst von den Krapfen, dann von den Forellen und zum Schluss vom Kaninchen im Fluss. In der Zwischenzeit, hinter ihr, klopfte sich der Ehemann immer wieder mit den Fingern auf die Stirn, gestikulierte wild umher. Und dann, wette ich darauf, hast auch du einen Schatz dort gefunden? Das ist richtig, Herr. Der Baron wendete sich dem Bauer zu und tippte sich genauso mit dem Finger an die Stirn und sagt: Oh, ich weiß, was du meinst. Leider habe ich das gleiche Problem auch mit meiner Frau. Der Bauer und seine Frau wurden nach Hause geschickt und niemand mehr glaubte ihre Geschichte. Und so ist der kluge Bauer nicht ins Gefängnis gekommen und gab sein Geld sehr weise aus.